freue sich Himmel, freue sich Erde, freue sich alles, was fröhlich kann werden, auf Erden, hier unten, im Himmel da droben. Das Kind in der Krippe wollen wir loben. Erdwasser, Luft, Feuer und himmlische Flammen, ihr Menschen und Engel, stimmt alle zusammen auf Erden, hier unten, im Himmel dort oben. Das Kind in der Krippe wollen wir loben.